herzlich willkommen zum Uncast Episode 787 Beständigkeit. Ja, bei Beständigkeit muss man unweigerlich an Google denken, ja, mit der Unbeständigkeit der Dienste. Ha! Und diese Woche war unter anderem zwei Sachen schon von Google, aber erstmal das eine, das andere kommt später im Verlauf der Sendung. Das erste ist ziemlich interessant und da muss man, denke ich mal, drüber sprechen, auch wenn man hier jetzt nicht die Pferde scheu machen sollte, aber es ist bedenklich, denn The Verge schreibt schon, und die sind ja nicht ganz ganz ohne Einfluss, ja, Google TVs unsichere Zukunft. Um es gleich mal richtig zu stellen, also Google TV wird uns noch eine ganze Zeit lang erhalten bleiben, egal was da passiert, denn Verträge sind Verträge und Google hat mit sehr vielen TV-Herstellern und Firmen Verträge wegen Google TV. Also keine Panik auf der Titanic, aber das Problem ist, dass Google kein Geld machen kann oder jedenfalls nicht annähernd so viel, wie sie das vermutet haben bei Google TV. Und das wird mittelfristig, besonders langfristig dann, Probleme geben. Mittelfristig die kleinen Probleme, die da kommen werden, dass zum Beispiel die Entwicklung eben nicht mehr so stark vorangetrieben wird. Das Typische bei Google wäre dann zum Beispiel das Team zu verkleinern und Ressourcen abzuziehen zu anderen Projekten, die eben mehr Geld einspielen. Und langfristig ist dann natürlich die Frage, also wie gesagt langfristig, ob Google TV sich dann eben für Google insgesamt noch lohnt oder ob dann die Plattform ausgedünnt wird. Ich sag mal so, das ist ein typisches Trauerspiel, wie wir es schon oft gesehen haben, mit schon zigmal übrigens bei den Chat-Clients von Google. Man hat was Gutes, dann wird es umbenannt. Dann wird dran rumgedoktert, dann wird es entweder nochmal umbenannt oder dann gleich auf Eis gelegt und dann kommt vielleicht wieder was Neues. Ja. Und diese Ähnlichkeiten vom Ablauf her sind schon ziemlich bedenklich. Ja. Auch Google TV war mal Android TV und wurde dann umbenannt. Warum auch immer. Ja. Und dann hat man angefangen, hier dran rumzudoktern. Zuerst hat es richtig gut ausgesehen, ja, aber Google hat eine Kleinigkeit vergessen. Also Google TV für den Konsumenten ist gut. Ja. Übrigens, ich verstehe immer noch nicht, wieso es diese Unterscheidung gibt. Ich habe zum Beispiel auf meinem Sony TV Android TV drauf, aber nicht Google TV. Ja. Sieht aber ehrlich gesagt genauso aus. Man sieht, es ist problematisch, ja. Es ist vielleicht auch nur ein Namensding. Umso unverständlicher ist es, dass das überhaupt gemacht wurde. Denn das heißt auch, dass Marken verwaschen, sage ich mal. Ja. Wenn ich eine Marke habe, dann muss ich eben bei dieser Marke bleiben. Beständigkeit ist da wichtiger für die Leute als jetzt ständig ein neuer Name für irgendetwas. Ja? Denn TV gucken ist nicht unbedingt die Sache von technikaffinen Leuten. Also ich meine, wir gucken natürlich auch TV, ich gucke viel TV, Streamingdienste und so weiter. Ja? Aber man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Zuschauer, der eben Google TV nutzen will, sich groß mit der Technik auskennt. Und wenn der sich ein Android-TV gekauft hat und dann heißt es auf einmal, der neue Scheiß ist Google-TV, dann fühlt er sich schon mal gleich schlecht, weil er hat dann schon wieder ein veraltetes Gerät, sozusagen. Und wenn das genau das gleiche ist, es geht nur darum, um die Marke, um die Anerkennung von dem Ganzen, ja, das Erscheinen etwas. Ja, deswegen ist das schon mal sehr, sehr schlecht. Man hat also hier schon mal die Marke ausgedünnt. Ja, jetzt ist Android TV, Google TV, okay, gut. Dann hat aber Google eine ganz komische Sache gemacht. Die haben sich anscheinend nicht genau überlegt, wie man in diesem Bereich auch tatsächlich Geld einspielen kann, mit Werbung, denn das hinkt sehr stark hinterher. Google hat es also nicht geschafft, eine nennenswerte Einnahmequelle durch Werbung auf Google TV zu schaffen. Und das wäre ja mit Werbeverträgen abgelaufen, zum Beispiel Streamingdienste, damit die prominent eben platziert werden, damit oben in Empfehlungen eben was kommt von Streamingdiensten. Ja, das kommt, das sieht man, aber das ist sehr subtil und offenbar sind da die Firmen auch nicht bereit, allzu viel Geld dafür zu bezahlen. Die Einblendung von Werbung an sich dürfte wiederum bei den Zuschauern auf nicht so große Gegenliebe stoßen. Also das heißt, wenn man eben zum Beispiel den Fernseher anschaltet und man sieht hier Google TV, dass dann eben Werbung eingeblendet wird, in was für einer Form auch immer, quasi unabhängig von den Filmen, die man guckt. Möglicherweise ist eben da auch das Problem, dass es viele Streamingdienste gibt, die ihrerseits ja auch selbst schon Werbung einblenden, ja. Beispielsweise ja auch Amazon Prime jetzt, wenn man da nicht zusätzlich dafür bezahlt, dann wird man mittlerweile auch wirklich nervig und oft mit Werbung tyrannisiert, ja. Und da sieht man dann, dass es ein grundsätzliches Problem gibt. Also wenn ich schon von Google TV Werbung kriege und von einem Streamingdienst Werbung kriege, dann ist es klar, dass das so nicht wird. Und das scheint auch Google zu verstehen. Nur hilft das eben Google nicht wegen der Werbung. Und das ist ja auch das Problem, was kann eben Google an Geld verdienen? Auf der einen Seite könnten sie ja Geld verdienen mit den Streamingdiensten, die auf Google TV verfügbar ist. Aber es ist da eher noch umgekehrt so. Google muss sich bemühen, dass diese Streamingdienste überhaupt kommen. Ja? Denn da gibt es ein paar Probleme. Insgesamt muss ich sagen, wie gesagt, ist eben mittelfristig das Ganze zwar gesichert, aber stellt euch mal das Ausmaß vor. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt kein Smart TV mehr mit dieser Google-Plattform oder auch kein Smart TV, also auf Smart TV kein Wert liegt, also kein Google TV im Sinne von, ne, hier dieser erweiterte Chromecast, ne, Google TV, wo man anschließen kann. Ja, man braucht so eine Plattform, wo man auf Netflix zugreifen kann. Versteht ihr? Das ist ja so, der Fernseher alleine, der kann ja auf Netflix nicht zugreifen. Der braucht also eine App, um darauf zuzugreifen. Und diese App ist dann eben zum Beispiel Teil von Google TV. Ja. Ohne das geht's so einfach nicht. Da müsste ja Netflix seine eigene Box rausbringen, so wie es Apple macht für ihren Apple-Dienst, Apple TV. Ja. Da will man Netflix TV, Apple TV, Amazon mit den Fire TVs, ne? Ja, das geht ja aber nicht so einfach. Also das wäre eine absolute Katastrophe. Die einzige nennenswerte Alternative wäre dann noch Amazon Fire OS, ja, oder TV, je nachdem, auch als externes Gerät ja verfügbar. Aber auch schon mit TV-Geräten, in denen Fire TV ja voll integriert ist. Dort ist es dann auch, dass man die verschiedenen Streaming-Plattformen wie eben Netflix und so weiter damit nutzen kann. von solchen kleineren Diensten wie zum Beispiel Crunchyroll möchte ich da gar nicht ersprechen. Ja, die sind auf Google TV, aber die hätten dann auch ihre Probleme. Ne? Schwierig also. Letztendlich kann ich mir nicht mehr vorstellen, da rein Chromecast zu nutzen, für zum Beispiel Filme zu gucken. Das heißt, Handy raus, ja, Netflix auf dem Handy starten und dann das Übertragen auf dem Fernsehgerät, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Dafür ist es viel zu anfällig. Chromecast steigt permanent aus, läuft dann zwar weiter, aber wenn ich dann das Smartphone starte und möchte zum Beispiel vorspulen, dann sehe ich, dass das schon gar nicht mehr im Smartphone verbunden ist mit Chromecast. Also das funktioniert absolut nicht. Und es ist auch viel zu umständlich für normale Leute, dass das über das Smartphone gestartet wird. Da ist eben noch so das drin, und obwohl ich ja ein super mega Hightech ausgestatteter Mensch bin hier, ja, kann mich von Computern und Kabel und Smartphones und Tablets und alles gar nicht mal retten, ja. Aber wenn ich mich dann gemütlich, müde, auf die, so wie ich das nach dem Podcast jetzt zum Beispiel mache, gemütlich auf die Couch fläze und einen Fernseher anschalte, dann will ich nicht mit dem Smartphone hier rumwürgen und das funktioniert dann hinten und vorne nicht richtig, sondern ich mache einen Fernseher an, habe meine Fernbedienung in der Hand und sonst nichts mehr und darüber läuft alles. Da gucke ich mir dann die Streamingdienste an, YouTube und so weiter und so weiter. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, das wäre äußerst schlecht. Also ihr seht, es gibt ein Problem. Hoffen wir, dass das Google lösen kann. Ich hoffe es nämlich auch für die Konsumenten, denn ohne Google TV würde die Streaming-Welt ziemlich schlecht aussehen, ziemlich öde sein und auch extrem kompliziert. Ja, das Google Pixel 10, das ja Strauß ja kaum nur in den Mund zu nehmen, ne? Die Leaks gehen ja sowas von auf den Senkel, aber es gab sogar noch einen Teaser jetzt, ne? Also ihr seht ja selbst, Google macht ja seine eigene Vorstellung kaputt, aber okay, egal, darum geht's in dem Teaser nicht, sondern da macht Google etwas, was mich doch etwas verwundert. Die machen sich über Apple lustig. Und zwar wegen der AI-Geschichte. Apple kriegt es ja nicht gebacken, dass Siri jetzt endlich AI-fähig wird, richtig AI-fähig wird. Und darüber macht sich eben jetzt Google lustig, weil es bei ihnen eben mit Gemini schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Ja. Und deswegen, ja, macht man jetzt hier in diesem Teaser ein großes Fass auf. Dabei ist das, ja, wie soll ich sagen, etwas unglücklich, sage ich mal. Man sollte lieber gucken, sich auf die eigenen Dienste konzentrieren und die versuchen besser zu machen, bevor man mit diesen Diensten, die gar nicht so toll sind, wie Google denkt, hier versucht, andere durch den Kakao zu ziehen. Das kann eben sehr schnell nach hinten losgehen. Im Endeffekt, ja, wenn so eine halbgare AI, wobei, ja, Gemini ist schon ziemlich gut mittlerweile geworden, ja, aber wenn dann so etwas genommen wird für etwas zu kritisieren, weil das eben das nicht hat, dann kann das eben, wie gesagt, auch nach hinten losgehen, denn dann heißt lieber richtig als, naja, gewollt und nicht gekonnt. Versteht ihr? Das ist schon kritisch, ja, sehe ich das, weil es bleibt halt vor allem in Europa hier Gemini noch etwas hinter den Erwartungen, jedenfalls hinter meinen Erwartungen zurück, weil es auch sehr viele Funktionen nicht gibt. Zusätzlich aber auch, weil Funktionen nur mit einem unglaublich unverschämt teuren Abo zu bekommen sind, das ich nicht mehr nachvollziehen kann. Und deswegen, naja, schauen wir mal, ne? Also wenn Siri wirklich dann die AI-Funktion bekommt und kostet nichts extra, dann war das aber ein gewaltiger Schuss in den Ofen. Ne? Naja, okay. Aber so ist es nun mal. Es wird gern über die Konkurrenz gejammert. Ja, Beständigkeit auch. Ich tue ja mit großer Beständigkeit in der letzten Zeit darauf hinweisen, was HDR ist in der Display, in der Darstellung auf dem Display. Ja, und es ist wirklich unglücklich gewählt, dass man früher eben von, weil man früher eben von HDR-Fotografie gesprochen hat und jetzt kommen Fotos, die man mit Ultra-HDR bearbeiten kann. Die Foren, Reddit, überall ist voll davon mit Aussagen wie zum Beispiel: HDR ist der letzte Dreck, habe ich noch nie gemocht bei meinen Fotos, macht alles kaputt, ist keine Fotografie mehr und so weiter. Dabei geht es hier dann eben gar nicht mehr, wenn man heutzutage von HDR spricht, nicht mehr um die Fotografie von HDR, also diese drei Bilder, sondern eben um die Darstellung von HDR auf Displays. Die ist eben wichtig und die sollte eigentlich heute Standard sein. Und was genau der Unterschied ist, das kann hier mal nachgelesen werden. Ein bisschen technisch angehaucht hier. Ja, ist ja auch klar. Beim Android Developers Blog, die haben nämlich einen schönen Artikel gemacht. What is HDR? Also, was ist HDR? Ja, und dort wird auch mal genau darauf eingegangen, was das genau bedeutet. Und das hat nichts mit Fotos zu tun, sondern das hat was mit Bildern zu tun. Das Kuriose ist ja bei Google Fotos, dass man da eine Funktion Ultra HDR hat. Dann kann man das Foto in Ultra HDR umwandeln, damit es dann an einem HDR-Display angezeigt wird. Das kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Ich finde, da müsste das Gerät auf Systemlevel schon quasi die Sachen umwandeln in HDR, ja, damit man es auf einem HDR-Display auch richtig sehen kann. Ja. Aber okay, das ist wieder eine andere Geschichte. Klar, irgendwo muss der Farbraum ja herkommen. Ja. Ja, wobei, ja, da ist auch die Frage mit den Kameras, was nehmen die auf, was wird abgespeichert. Ich finde, hier sollten dann die Hersteller lieber das so machen, dass eben die Foto-App, also die Kamera, quasi das direkt sowieso abspeichert als HDR-Datei, also als HDR-Display-Datei, ja, das dann an einem HDR-Display schön angeguckt werden kann und ansonsten eben die Standardversion gezeigt wird. Solange das eben nicht der Fall ist, ja. Vor allem wegen fehlendem Standard bei den Formaten, ja, hat man eben das so gemacht. Ja, wo es geht, wo es einen Standard gibt, ist eben bei Video, HDR-Video. Da geht es, ich glaube, das ist im H265 integriert. Ich weiß nicht, ob es im H264 auch ist. Und wenn man dann eben ein HDR-Display hat und guckt sich so eine Datei an, dann ist es eben bam, in voller HDR-Auflösung, beziehungsweise nicht Auflösung, sondern in HDR-Farben. Ja, das ist sehr, sehr schön. Aber ja, wie gesagt, ist wieder eine andere Geschichte. So, und jetzt könnt ihr da mal gucken im Android Developers Blog, da wird alles genau erklärt, umfangreich, auch mit der genauen technischen Beschreibung, aber auch in Abschnitten so, dass man es auch ohne Technikgebabbel quasi nachvollziehen kann, denke ich, was das Ganze ist. So, und das Honor Magic 8 Ultra ist auf dem Weg und hat eine verbesserte Periskop-Telefoto-Linse drin. Das ist spannend, denn bisher hießen ja diese Geräte Magic 7, also Magic 7 Pro beispielsweise. Hier ist das Honor Magic 8 Ultra. Und das kann richtig was auf die Beine stellen, nämlich 200 Megapixel Auflösung, einer extrem guten Kamera. Und wie gesagt, diese Periskoplinse, wie genau die Vergrößerungsspannen sind, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja. Aber man darf gespannt sein. Offenbar, also wenn man sich an den Preisen orientiert, ich glaube, da kann man das selber auch erwarten. Versionen 512 GB RAM mit 12 GB Storage. Ich glaube, da wird für das Magic 8 Ultra sicherlich noch was draufgepackt werden. 899 Euro und 1 TB 16 GB RAM war das Honor Magic 7 Pro dann bei etwa 1499. Das wird sicherlich dann nochmal sich ändern bei dem 8 Ultra, aber wie gesagt, das sollte man, so die Preise sollte man im Hinterkopf halten. Ich glaube nicht, dass das billiger wird. So, Beständigkeit gibt es auch oder vor allem bei japanischen Unternehmungen. Ihr glaubt nicht, wie beständig solche Unternehmen sind. Deswegen wundert es mich nicht, dass Sony jetzt offiziell verlautet hat, mal wieder, dass sie trotz allem bei der Xperia Smartphone-Reihe bleiben werden und dass die sicher ist. Ja. Geht ja immer wieder so Gerüchte rum, jetzt gerade wieder mit dieser Sache, das Sony Xperia 1 Mark 7 musste ja sogar kurz nach dem Marktstart quasi zurückgerufen werden, weil es da offenbar große Probleme gab, die nicht mit Software behoben werden konnten. Und deswegen kam das zusätzlich noch in Kritik, zusätzlich zu dem, wie jedes Mal, wenn so ein Sony-Gerät erscheint, die Kritik, weil sie halt sehr viel kosten, aber naja, kein wirklich herausstechendes Merkmal haben. Die Kamera wird jetzt schon zum zweiten Mal als Top Errungenschaft dieses Smartphones bewertet, aber sie hat sich gegenüber den zwei Vorgängern jetzt schon kaum geändert. Und damit ist natürlich die Frage, ist der Preis noch gerechtfertigt? Und das fragen wir uns jedes Jahr. Ne? Letztes Jahr habe ich ja Sony Xperia 1 Mark 6 mal gekauft. Und ich kann sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Kamerafon. Also wirkt es sehr gut. Vor allem die Telefoto-Makro-Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Aber bei der Zoom-Qualität, so zum Beispiel 7,1-fach, da hört es schon wieder so auf, ja, weil das dann doch relativ unscharf ist, das Bild. Im Vergleich zu der viel besseren normalen 48-Megapixel-Kamera, die eben eingebaut ist, die aber eben 12 Megapixel nur quasi nutzt davon. Und da muss ich sagen, ist die Qualität wesentlich besser. Das merkt man vor allem bei Aufnahmen im Dunkeln. Also sobald man auf den Zoom schaltet, wird es richtig düster. Während die normale Kamera super toll ist. Und das muss nicht sein, das darf nicht sein eigentlich. Aber das zeigt halt eben auch, dass da Sony nicht ihre Top-Kamera-Module einbaut. Und das ist ein weiteres Fragezeichen, warum manche sagen, damit das Smartphone nicht dicker wird. Ja. Aber ja, okay, ist zwar zu verstehen, aber das ist ehrlich gesagt nicht sehr gut für ein Smartphone, das fast 1500 Euro kostet. Da muss alles vom Feinsten sein. Alles vom Feinsten. Und das ist es eben nicht. Es ist alles super gut, aber eben nicht 1500 Euro wert. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Entsprechend gibt es halt, wie gesagt, immer wieder die Diskussion. Aber Sony bleibt dabei, weil, wie ich auch schon gesagt habe, es geht oftmals nicht darum bei japanischen Firmen, dass man etwas hat, wo man extrem erfolgreich damit ist, sondern dass man etwas anbieten kann für Kunden, die das wollen. Und wenn es nur wenige Kunden sind. Es gibt sie, die Sony-Fans in Japan, und die wollen ihr Sony-Smartphone, die schwören da drauf. Und es erklärt auch, warum es immer so wenig Änderungen gibt in dem ganzen Design und so weiter bei Sony, weil die Leute das weiter haben möchten. So, ja, also das ist schon ein bisschen kritisch. Aber diese Beständigkeit, die ist ja in Japan wirklich sehr verbreitet. Ja, also da gibt es ja eine Story mit diesen Pilot Friction Pens, ja, die man schreiben kann mit Tinte und dann kann man die löschen, nicht mit dem Tintenkiller, sondern mit der Rückseite durch Reibung, ja, wird die Schrift dann unsichtbar und man kann einfach wieder drüber schreiben mit dem gleichen Stift, ja. Sehr, sehr interessant. Die Entwicklung von dieser Friction-Tinte, ja, Pilot Friction Pens, ja, die wurde schon in den 70ern gestartet, in den 70ern. Und man hatte das genutzt für so Spielereien, so tatsächlich, also in Spielzeugen und so weiter. Also wenn dann die Farben verändert, die Temperaturen verändert wurden, dann hat sich eben auch diese Tinte verändert. Ja. Und das war dann eben einen relativ kleinen Temperaturbereich, also schon bei 36 Grad hat sich die Tinte verändert. Das war natürlich nicht sinnvoll, damit irgendwas zu schreiben, ernsthaft. Ja. Und da hat sich diese Metamo-Cola eben nicht dafür geeignet. Aber die Ingenieure bei Pilot, die haben sich eben da nicht drauf ausgeruht und haben einfach weiter geforscht, für das zu ermöglichen. Und stellt euch mal vor, 1975 hat die Entwicklung angefangen und es hat bis 2006 gebraucht, bis daraus eine Tinte gemacht werden konnte, mit der man schreiben kann und die erst bei höheren Temperaturen über 60 Grad dann gelöscht werden kann. Und dann auch, Achtung, alter Schwester, bei minus 10 Grad wieder sichtbar werden kann. Das heißt, man hat das so weit ausgedehnt, dass man quasi hier ab 60 Grad geht es weg, ja, und dann wäre es ja schlecht, wenn es dann 10 Grad wäre und dann würde die wieder erscheinen. Das wäre äußerst übel, dann das dann ein totales Chaos geben auf dem Blatt. Ne? Also hat man das gemacht, dass es minus 10 Grad aussieht, bevor die Tinte wieder sichtbar wird. Ja? Und damit ist klar, dass geforscht wurde, wie verrückt, ja, so viel Zeit daran verwendet wurde, 30 Jahre Forschung, 31 Jahre Forschung, um einen Stift zu entwickeln, den perfekten Gelstift. Ja, und sowas kriegen eben nur die Japaner fertig. Bei uns wäre nach einem Jahr Schluss, ja, die Gelder würden gesperrt werden und die Entwicklung gestoppt werden und fertig. Geht nicht, gibt's nicht. So. Aber sowas, das gibt es eben bei den Japanern nicht. Geht nicht, gibt es tatsächlich nicht bei den Japanern. Die machen so lange, bis eine Lösung gefunden wurde. Ende. Und wenn es das ganze Leben dauert. Und genau das ist diese Beständigkeit, die eben hier oftmals fehlt bei vielen Sachen. Und ja, heute ist die Friction-Stifte ist natürlich eine Erfolgsgeschichte. In fast allen Teilen der Welt werden Friction-Stifte eben verwendet. Sogar bei uns in den Schulen haben die schon größtenteils die Füller verdrängt. Ja, ich bin Füller-Fan, ja, aber diese Friction-Stifte, die haben schon ihren Reiz, absolut. Und ich nutze zum Beispiel auch Friction-Stifte für meine Planer und so weiter, ja. Also das ist schon gar nicht so schlecht. Und manchmal tut sich das dann eben auszahlen, ja, wenn man eben bei einer Sache bleibt. Und ja, so sollte das eigentlich sein. Ne? Könnte sich da mal eine Scheibe davon absteigen. Vielleicht braucht Google ein paar japanische Führungskräfte mal, die dann sagen, hier, ne, wir haben jetzt diese neue Chat-App, die machen wir jetzt, ja, und wenn die Entwicklung 10 Jahre dauert, ist auch egal, und dann bleiben wir aber dabei bis zum bitteren Untergang. Bleiben wir dabei. Entweder gehen wir mit dem Ding unter oder nicht. So. Das ist Beständigkeit. In Japan hat allerdings auch Apple natürlich mit seiner Beständigkeit, hat ja auch eine gewisse Beständigkeit, ein paar Vorteile, ja, denn das ist genau das, was ja die Japaner lieben. Aber trotzdem hat die japanische Regierung hier jetzt langsam eingegriffen, denn genau wie die EU wird jetzt in Japan auch der Einsatz von Non-WebKit-Browsern auf iOS ermöglicht. Das heißt, auch hier darf jetzt Apple nicht mehr darauf beharren, dass nur WebKit zum Einsatz kommt, sondern jetzt darf, wie auch in der EU, jeder Browserhersteller seine eigene, echte eigene Engine bringen und nicht nur den Namen auf das WebKit draufpappen. Aber wird das was bringen? Ich bin mal gespannt. Ich glaube zwar nicht, dass wegen Japan jetzt große Firmen wie Firefox beispielsweise, also Mozilla, den Firefox umsetzen werden, nur weil jetzt Japan auch noch mit dazugekommen ist. Es könnte natürlich sein, weil die jetzt sagen, okay, jetzt haben wir Japan mit den überdurchschnittlich webaffinen Menschen. Also wirklich, dort hat jede Oma surft im Internet wie bekloppt. Ja. Und dann auch Europa noch. Ja. Dann könnte es natürlich hingehen, könnte es natürlich klappen. Aber das an Japan alleine ist sicherlich nicht groß genug, um das jetzt rauszureißen. Ne. Man hat es ja gesehen, in Europa ist das jetzt schon eine ganze Zeit lang so, aber kein Browserhersteller macht es, noch nicht mal Google macht es, seinen eigenen echten Browser rauszubringen, weil es eben nur für die EU ist und nicht für die USA. Jetzt kommt noch Japan dazu, ich bin mal gespannt. Was allerdings passieren könnte, ist, dass das japanische Entwickler den einen oder anderen Browser vielleicht umsetzen werden auf iOS. Das könnte möglicherweise sein. Allerdings weiß ich natürlich auch da nicht, wie Apple das denn aufnimmt und ob die das den Entwicklern so einfach machen, dass auch kleinere Entwickler, Open-Source-Entwickler beispielsweise, da was damit anfangen können. Jedenfalls kann man Apple nur davor warnen, das so abzuziehen wie in der EU, indem sie immer wieder probieren, mit Spitzfindigkeiten etwas zu hinauszuzögern. Das würde ich denen in Japan nicht empfehlen, denn da reagieren die extrem empfindlich drauf, die Behörden, aber wirklich extrem empfindlich. Da gibt es keine Frist oder sonstiges. Da wird sofort gemacht, was gesagt wird, oder es hat massive Konsequenzen. Das muss man klar sagen. Hoffentlich hat da Apple seine Hausaufgaben gemacht, sonst wird es richtig teuer werden für Apple in Japan. Das muss man deutlich sagen. Gut, so viel zu dem. Was haben wir noch? Ach ja, Leaks und Google, ja. Aber es gibt noch andere Leaks, und zwar von Samsung beispielsweise. Dort sind jetzt quasi alle Daten geleakt worden von den kommenden Tablets. Und zwar das Tablet S, S11 Ultra und S10 Lite. Ihr habt es richtig gehört, ja. Hätte ich fast S11 gesagt, nein, es ist S10 Lite. Zunächst mal ist es so, fangen wir mal mit dem kleinsten an, das S10 Lite, das gibt es jetzt, das gibt es dann mit einem Exynos 1380 Prozessor. Das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Hat von 6 bis 8 GB Hauptspeicher und 128 GB bis 256 GB Storage. Da merkt ihr auch gleich, das ist dann ein Einsteiger-Tablet sozusagen. Hat 8000 mAh Akku, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 und 25 Watt Fast-Charging-System. S-Pen ist dabei. Immerhin schon mal nicht schlecht für so ein Einsteigergerät. Dann kommt das Galaxy Tab S11. Das hat einen 11 Zoll AMOLED-Screen statt LCD-Screen wie beim Tab S10 Lite. Und das kommt mit 12 GB Hauptspeicher und von 128 bis 512 GB Storage. Das hat einen sehr schnellen Dimensity 9400 Chips jetzt drin. Ja. Und hat auch eine 13 Megapixel Hauptkamera, Frontfacing Kamera, 12 Megapixel, 8400 mAh Akku drin. Quad Speakers sind eingebaut, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 5G Anbindung, je nach Modell 45 Watt Fast Charging, ebenfalls mit S-Pen drin. Also ihr seht, während hier Samsung leider bei ihren Handys noch auf die Qualcomm-Prozessoren setzt, nutzen die natürlich hier die Vorteile von den Dimensity-Prozessoren bei den Tablets schneller und stromsparender. Das ist sehr, sehr interessant. Ich denke, das hat auch was mit Verträgen zu tun bei den Smartphones, Verträgen mit Qualcomm. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Galaxy Tab S11 Ultra, das größte und beste aus der Reihe mit 14,6 Zoll AMOLED-Screen, wahre Augenweide. Das gibt's von 12 GB Hauptspeicher bis 16 GB Hauptspeicher und 256 GB Storage bis 1 TB Storage. Ebenfalls mit dem Dimensity 9400 Chipsatz. Das Ding wird abgehen wie die Hölle. Und Kameras sind identisch. 11.600 mAh Akku, riesig also, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G und auch hier 45 Watt Fast Charging und hier auch klar, der S-Pen ist mit dabei. Also nichts schlecht, muss man sagen, die Galaxy Tab S11 Reihe wird sehr interessant werden. Naja, bis auf den Preis, da weiß man die Preise schon. Ja, so in etwa weiß man so schon. Ich bin zwar nicht so sicher, ob die absolut verlässlich sind, aber also die Preise wundern mich jetzt nicht. Das S10 Lite natürlich fängt an bei 459 in der kleinsten Version. Das Galaxy Tab S11 1049 in der kleinsten Version. Das Galaxy Tab S11 Ultra, das kommt in der kleinsten Version auf 1.489 € und in der größten mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher auf 1.759 €. Das ist teuer. Und damit sind natürlich alle, ist natürlich alle Freude entwichen darüber, dass das Galaxy Tab S11 Ultra interessant wäre, weil, also ich, wenn wir das schon mal an den Kopf greifen, 1.800 €, gut, ich weiß nicht. Kommt da noch eine Hostess von Samsung und richtet mir das Gerät daheim ein, während ich auf ihrem Schoß sitze? Wenn nicht, dann ist die 1.800 € definitiv zu viel. Okay, Nubia, nein, ich komme noch zu was anderem. Haha, genau. Weil wir ja bei Beständigkeit sind und vor allem Google mit dem Einstellen von Sachen. So, ich weiß ja, Chromebook war schon immer polarisierend. Ja? Chrome OS und Chromebook. Die einen sagen, das ist das Beste seit Erfindung des Computers. Die anderen sagen, das ist die größte Idiotie. Kann ich mit jedem Linux genauso gut machen und es könnte auch noch ein bisschen mehr. Ja, beide haben sicherlich ihre Punkte, ja, die das sagen. Denn Chrome OS ist halt super einfach. Aber ja, genau diese Einfachheit wird halt auch zum Problem. Aber manchmal hat ja Google gute Ideen gehabt, zum Beispiel für Steam Games, ja, in der Chromebook Beta zu bringen. Ja, das wäre, also es ist eigentlich meiner Meinung nach eine riesen Aufwertung für Chrome OS. Aber damit ist es jetzt vorbei. Google wird den Steam Support killen für Chrome OS nächstes Jahr und damit ist das Abenteuer beendet. Frühjahr 2026 wird es eingestellt und damit wird das Ganze ja aufs Abstellgleis geschoben. Wieder was Neues für einen Google-Friedhof. Warum? Gut, kann man spekulieren. Jemand, der wirklich Steam-Games in richtigem Ausmaß spielen möchte, der wird sich sicherlich kein Chromebook kaufen. Die sind ja eher ja, eher mau ausgestattet von den Leistungsdaten her und Gaming braucht halt Power. Ja. Klar, es gibt da noch andere Sachen zu berücksichtigen, ja, und viele Cloud-Games könnte man ja auch zocken, aber okay, so ist nun mal die Zockerfraktion, wird sich jetzt nicht unbedingt ein Chromebook kaufen. So. Und da scheint das Problem zu sein. Ich gehe einfach davon aus, dass die Nachfrage eben nicht so groß war, was mich eben auch nicht wundern würde. Und von daher, tja, war wieder was mit Ansage. Aber dennoch zeigt es, dass Google einfach sich nicht so an dieses Ganze gewöhnen kann, dass man etwas auch mal durchzieht. Ja, aber okay, so ist es nun mal. So, Nubia Air, ich meine, was soll ich sagen zu dem Namen? Es ist ja so, ich sag immer, wenn man etwas nachmachen möchte, dann muss man schon gute Gründe dafür haben, dass man etwas nachmachen tut. Ja. Das kann zum Beispiel sein, vom Preis her. Okay, lasse ich gelten. Ja. Aber dann sollte man es doch bitte mit Stil machen. Aber wenn Apple jetzt ein iPhone rausbringt und nennt das iPhone Air, warum dann eine Firma rauskommt und mit einem Handy rauskommt, das Nubia Air heißt, das kann ich einfach nicht so nachvollziehen. Man setzt sich damit in Konkurrenz zu einem Produkt, das technisch überlegen ist, muss man ganz klar sagen. Komme ich auch gleich noch dazu, wieso. Und hat damit selbst eine Konkurrenz aufgebaut, gegen die man nicht sich behaupten kann. Und zwar auch noch freiwillig aufgebaut. Das verstehe ich nicht ganz. Außerdem ist es irgendwie peinlich, wenn ich jemand sage, hier, das ist mein Nubia Air. Ah ja, okay, alles klar. Ne? Da ist es sofort klar, was das bedeutet, okay? Ne? Also, ich weiß ja nicht. Das ist ungefähr so, wenn ja, BMW bringt, ne, die neue Klasse raus, wie es ja immer so schön heißt, ne, Elektroauto, neue Klasse, wunderbar. Und jetzt kommt auf einmal irgendeine Marke und nennen die auch neue Klasse. Mal ganz davon abgesehen, dass den Kunden Boden geklagt worden wäre, ja, wäre das einfach nur peinlich. Vor allem, wenn dann statt eben etwas, wo richtig vergleichbar ist, ne, dann kommt dann irgendwie so ein Mini-Ding da angefahren, ja, und das war's dann. Ja, also das ist dann ehrlich peinlich. Und was soll man dann zu den Leuten sagen? Hier, das ist mein XYZ neue Klasse, ne? Sie sagt, alles klar, ne? Ich weiß nicht, ne? Egal. Auf jeden Fall, das Gerät, das Nubia Air, kommt mit dem Unisoc T8300 Prozessor. Der ist zwar so nicht schlecht, aber ihr könnt sofort erkennen, dass das Gerät quasi im unteren Midrange-Bereich ist. Eine andere Ausstattung zeigt auch darauf hin, deutet auch darauf hin, 8 GB RAM, 256 GB Storage, 5000 mAh Akku, 6,78 OLED-Screen immerhin, ja, NFC, Fingerprint-Sensor und ja, im Prinzip war es das eigentlich von den Highlights. Ja, außer, dass es eben 6,7 mm dünn ist und 182 Gramm wiegt. Okay, kann man jetzt machen damit, was man will. Die Kameras, naja, das Triple-System, das deutet wieder darauf hin, dass da wirklich billige Dinger drin sind. Übrigens, der rote Leica-Punkt ist auch drin, nur dass dort eben nicht Leica draufsteht. Ja, also es ist wirklich, ja, das ist eigentlich so ein richtiges Plagiat-Handy. Ja. Also ich habe nichts dagegen, wenn man so Ideen aufgreift und so, aber das muss man so peinlich echt nicht machen. Ja. Wenn der Punkt wenigstens noch blau wäre statt rot, da wird einem doch nur suggeriert, oh, das ist Leica. Ne? Und dann sieht man, oh nee, ist keine Leica. Oh, das neue R. Ja, aber es ist kein iPhone. Also, nee, Leute. 50 Megapixel, 2 Megapixel, 0,8 Megapixel, das ist die Dreier-Konstellation. Und da wisst ihr schon, das ist diese furchtbare Zusammenstellung, die es in hunderten verschiedenen Smartphones gibt. Das Einzige, was davon hoffentlich brauchbar ist, ist die 50-Megapixel-Kamera. Ich meine, 2-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera, wer macht das? Und 0,8-Megapixel-Makro-Kamera, ja genau, also, ja, es ist mir einfach unbegreiflich. Also dieses Ding hat jetzt eben den Krieg erklärt an iPhone Air. Die Armen. RIP. Gut, was Wundervolles. Und zwar, der Codename für Android 17 ist jetzt durchgesickert. Der ist jetzt bekannt geworden, intern. Wird das Ding, ja, ich übersetze mal korrekt in Deutsch, Zimtschnecke genannt. Lecker. Ich liebe Zimtschnecken, aber nur vegane. Im englischen Original heißt es Cinnamon Bun, ja, also Zimtbrötchen, aber es sind Zimtschnecken. Ja. Bei uns heißen die Zimtschnecken. Sehen auch so aus. Ich mag ja diese Bezeichnungen, ja, von Süßigkeiten für Android-Versionen. Leider ist das nicht sehr bekannt geworden mehr. So seit Pi wird eigentlich das nicht mehr rausgegeben groß. Also es sind dann nur noch interne Namen. Das war mal anders, da die Codenamen waren eben auch mal frei. Schade, dass es nicht mehr gemacht wird, weil Android-Nummer ist irgendwie, tut mir leid, das ist Mist, das ist steril, das ist nix, okay. Ein Android Quinstart oder Red Velvet Cake, ja, Snow Cone, Tiramisu, Upside Down Cake, Vanilla Ice Cream, Baklava und jetzt eben dann bei Android 17 Cinnamon Bun. Das hat Stil, das hat Charakter. Ja. Aber okay, was soll ich sagen? Ja, Quinstart war 10, ja. Und Upside Down Cake war Android 14. Vielleicht war es deswegen so chaotisch, Android 14. Und Baklava war Android oder ist Android 16. Ja. Also ich finde, die Namen sind einfach besser als einfach nur die Nummern. Aber okay. It's only me, ich weiß. So, Oppo Reno oder Reno 14 5G. Das ist jetzt in einem Review bei Gizmo China nochmal durch die Mangel genommen worden, gedreht worden, was weiß ich, wie man das sagen soll. Und ja, ich bin überzeugt davon, dass es eins von den besseren Mid-Range-Geräten ist, auch wenn die Ausstattung eben mit 8 GB RAM dann doch etwas zu wünschen übrig lässt. Ja, ich gucke jetzt gleich nochmal hier. Oppo Reno 14. Ja, also nicht zu verwechseln. Es gibt ja sehr viele Oppo Reno 14. Ja, also nicht zu verwechseln mit dem Pro. Das 14 5G. Das ist jedenfalls mit 6000 mAh Akku ausgestattet. OLED-Screen. Und hat von 8 bis 12 GB RAM und von 256 GB bis 512 GB RAM und wie gesagt zum Beispiel mit 12 GB RAM und 512 GB Storage, ja, nicht RAM, sondern Storage, in Forest Green, ja, was soll ich denn dazu sagen, das ist schon oberes Ende von Midrange-Gerät, definitiv. Der Prozessor, MediaTek Dimensity 8350, ebenfalls obere Stufe des Midrange Bereiches, ja, definitiv. 80 Watt Fast Charging, ebenfalls nicht schlecht. Und ich denke, damit kommt man schon recht gut hin mit diesem Gerät. Vor allem, weil auch eben die Preise hier recht günstig sind. Ich muss mal gucken, ob ich die aktuellen Preise rausfinden kann. Nee, aktuell kann ich es noch nicht finden, ist noch nirgends verfügbar. Aber dürfte so um die 399 Euro etwa kosten, ja. Und damit ist das natürlich ein super geniales Preis-Leistungs-Verhältnis. Oppo Reno 14 5G. Ich hoffe, dass es bald hier auf dem Markt einschlägt. Google Gemini kann jetzt was Neues, und zwar Kindergeschichten oder, naja, nicht unbedingt Kindergeschichten oder vielleicht doch Kindergeschichten, also Bedtime Stories machen. Ich bin hin und her gerissen, ja, Kindergeschichten sind Bedtime Stories immer Kindergeschichten, naja, ich weiß nicht, ich höre mir jedenfalls viel drei Fragezeichen an zum Einschlafen oder andere Sachen, ja. Was ich mir nicht mehr zum Einschlafen anhöre, ist Gespensterkrimi. Ja, die sind echt krass. Also die Folge 2, da musste ich schon mal schlucken. Ja, ist nichts für Jugendliche. Ja. Echt krass. Aber okay, jedenfalls die Bedtime-Stories, die sind hoffentlich auch für Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Und die können jetzt nämlich mit Gemini schön als Storybook sozusagen kreiert werden, ganz schnell und unkompliziert. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich will auch nur sagen, dass es halt geht jetzt mit Gemini, zumindest wenn ihr ein super teures Pro-Abo habt, ja, dann geht's, ja. Ob es jetzt ohne Abo geht, das weiß ich nicht, aber es sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Richtig schön. Und die Storybooks, die kann man dann offenbar auch ausdrucken und kann dann eben das Ganze schön nutzen. Man kann es aber auch im Bildschirm machen, das ist vielleicht besser so. Und damit, ja, hat man jetzt dieses neue Feature, das sich tatsächlich Storybook nennt, eingeführt bei Gemini. Und das finde ich doch schon ziemlich interessant. Also richtig gut, muss man sagen. Wie die Qualität jetzt an sich ist, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Weiß nicht, ob ich mich damit groß beschäftige, weil lesen tue ich eh nicht beim Einschlafen. Ja, und will mir auch nicht vorlesen lassen. Aber die AI könnte mir das doch vielleicht vorlesen. Ne? Wie wäre denn das? Ne? Statt Gemini, und die erzählt mir dann eine gute Nachtgeschichte. Ja? Hoffentlich wird kein Gespensterkrimi draus. Gut, und dann haben wir noch was anderes. Und zwar, ihr wisst ja, dass Mediamarkt da von JD.com jetzt übernommen wird. Ja, und ich kann immer nur diese Schlagzeile zitieren. Ja, China kauft Mediamarkt. Genau, Wahnsinn. Ja, ganz China hat jetzt Mediamarkt gekauft. Unglaublich. Ja, was Besseres kann Mediamarkt nicht passieren, denn jetzt gibt's wieder coole Technik. Denn zum Beispiel könnte dann auch bei Mediamarkt vielleicht, natürlich wird es noch so lange dauern, dass das nicht der Fall sein wird, aber sowas Ähnliches vielleicht dann, was in den Regalen landen, wie zum Beispiel der Portable Projector, also ein portabler Projektor mit 360 Grad Ständer und 4K Decoding und Wi-Fi 6 für unter $100. Ihr habt es richtig gehört. JD.com bietet jetzt gerade auf seiner Webseite diesen Magic Screen C-Free Air Use Edition an in China. Und der kostet $97 und kann genau das 4K darstellen. Ja, auch wenn das 1080p natürlich ausgibt, das dürfte ja klar sein, mit Moment, wie viel Lumen? Maximal 385 Lumen. Und klein, sehr, sehr kompakt, ja, wie gesagt, Wi-Fi 6 Anbindung, 32 GB Storage sind ebenfalls drin verbaut und ein SSD 2381 Prozessor, das heißt also schnellere Geschwindigkeiten oder schnellere Performance, als man das vielleicht von so einem Gerät gewöhnt ist für den Preis, ja. Unterstützt Apple, Android, Windows und Huawei Cast Plus Geräte, irre. Also ich muss sagen, ich bin richtig begeistert davon, von diesem Teil. Das hätte ich wirklich gerne. Das würde ich mir sofort kaufen für den Preis, wenn es das hier bei uns rauskommt. Das sofort, ich würde noch nicht mehr drüber nachdenken. Ja? Weil sowas ist einfach genial. Die Dinger sind nämlich auch relativ leise. Ich habe hier einen Projektor stehen, der hat das Doppelte gekostet, 720p. Ja, und ist so laut, dass ich ihn nicht benutzen kann. Es ist einfach viel zu laut. Ja. Schade eigentlich, Aber ja, so ist es. Und dieser kleine C3 Air Use Edition Projektor kann auch Bildschirmgrößen von 40 Zoll bis 120 Zoll projizieren. Also richtig groß. Auch verschraubt Front, Rear, Desktop oder Ceiling. Also das heißt, oder am Dach. Quatsch, Dach. An der Decke. Ja. Dort anbringen, ja, und dann eben hier das Bild an die Leinwand oder an die Wand projizieren. Ich finde es absolut toll, richtig gut. Klar, die 300 so und so viel Lumen, die da muss man natürlich ein dunkler Raum haben, aber das versteht sich eigentlich von selbst, finde ich. HDR 10 Plus Support, HDMI 2.1 Support übrigens auch noch vorhanden. Ich weiß nicht, was man eigentlich noch dazu sagen soll, außer Instant Buy. Sofort würde ich das Teil kaufen, wenn es das bei uns geben würde. Und das ist doch für die Zukunft vielleicht etwas. Vielleicht sehen wir dann in der Zukunft solche Geräte in den Regalen von Mediamarkt. Damit würde Mediamarkt wieder die Nummer 1 werden an Anlaufstellen für Elektronik, wenn das so funktionieren würde. Ich wäre wirklich begeistert. Okay, dann, was haben wir noch? Genau, die App der Woche haben wir noch. Es war diese Woche so frustrierend, eine App der Woche zu finden. Ich muss sagen, das war halt so schlimm, ich hätte fast gesagt, ab jetzt gibt es keine App der Woche mehr. Weil das braucht als wirklich sehr, sehr viel Zeit und Schuld daran ist natürlich der Play Store, weil mir immer das Gleiche wieder vorgeschlagen wird und ich kann euch ja nicht die 5. AI-Chat-App und die 20. Irgendwas-App hier präsentieren. Es soll ja App der Woche sein, das heißt, es muss schon was Besonderes sein und deswegen ist es ziemlich schwierig. Weil ich so frustriert war und so aufgewühlt war, ich war richtig sauer schon, ja, und deswegen habe ich dann ein Spiel genommen, das etwas beruhigender ist, ja. Und zwar, vor vielen Jahren war Zencoy mal App der Woche. Und irgendwie ging es total an mir vorbei, dass es schon Zencoy 2 gibt. Ja, ich weiß nicht, wie alt die App ist, wann die das erste Mal rausgekommen ist, ist aber auch egal, denn die App ist richtig genial. Es führt quasi dasselbe Konzept weiter wie Zencoy 1, das nennt sich jetzt Zencoy Classic übrigens, gibt es immer noch Zencoy Classic, aber Zencoy 2 hat das Ganze noch, finde ich, verfeinert, mehr Möglichkeiten und auch ein bisschen schöner. Es gibt neue Koys und man kann diese Koys ja immer weiterentwickeln und weiterentwickeln, bis sie übrigens zu so einem Koi-Drache werden, ne? Das ist Fabelgestalt in Japan und dann eben hier durchfressen, ja, immer sich weiterentwickeln, das ist schon ziemlich genial. Und ja, also ich muss sagen, es ist wirklich so, wie es hier in der Spielbeschreibung steht. Genießen Sie die Stille, entspannen Sie sich und steigen Sie auf mit dem Zencoy 2. Ja, also ein richtiges, entspannendes, ruhiges Spiel ohne Hektik. Ja, man hat ein Ziel, man muss fressen, ja, aber dabei kommt eigentlich nie irgendwelche Hektik auf, ja, und durch das immer weiterentwickeln macht es auch sehr viel Spaß, sogar Langzeit Motivation gibt's da und es ist genau das Richtige, wenn man eben sich, wie ich gerade geärgert hat, weil man schon Ewigkeiten sucht nach einer App der Woche und nichts findet. Das ist die App der Woche dann auch geworden. Zencoy oder Zencoy 2, Z-E-N-K-O-I 2, gibt es kostenlos im Play Store und ja, glaube ich, brauche nicht zu erwähnen, dass es auch dann natürlich In-App-Purchases gibt. Es gibt übrigens noch eine andere Version davon. Ich weiß allerdings nicht, ob von was dass die Fortsetzung, ich glaube, das ist das von dem alten Zencoy Classic, ja, aber Zencoy Pro gibt es auch für 11,99, aber keine In-App-Purchases. Nur ehrlich gesagt, ich wäre da jetzt eher bei Zencoin 2, würde ich da eher hingehen, weil es dann doch optisch noch ein bisschen besser ist. Auch wenn es auf den ersten Blick zwar gleich aussieht, aber das ist so nicht richtig. Gerade bei den Drachen gibt es dann große Unterschiede. Also Zencoin 2, App der Woche, kostenlos im Play Store. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren wieder ein paar interessante Themen für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/thenetcast. Bitte Hashtag TheNetcast nicht vergessen. Und natürlich könnt ihr Kommentare hinterlassen in den Beiträgen auf YouTube. Das freut mich auch immer wieder. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.